Norddeutsche Rundfunk, NDR 3. Viel Holz, viel Sehnsucht, viel Gemüt wächst und wehst im deutschen Wald. Dichter und Denker, Komponisten und Schlagersänger haben immer wieder den deutschen Wald besungen. Hier besiegte Siegfried den Lindwurm, frisst der Wolf die Großmutter, verirren sich Hänsel und Gretel, hausen die Räuber, tanzen die Elfen und blüht die blaue Blume. Im Wald wachsen die Bismarck-Eichen und Freiheitsbäume, aus dem Wald kommen die Weihnachtsbäume. Ob als Ausflugsziel, Jogginggelände, Wandergrund oder Kulisse für den Heimatfilm, auch heute noch ist der Wald des Deutschen liebster Aufenthalt. Am 22. Oktober 1981 wurde in Bonn dieser Geburtstag gefeiert. 75 Jahre Naturschutz. Doch für Freude und Feiern besteht kaum Grund. Noch ist ein Drittel der Bundesrepublik mit Wald bedeckt, doch Motorsägen und Bulldozer fressen immer mehr Bäume. Vom Wald als deutsche Seelenlandschaft, von den Wurzeln des Kampfes um die Bäume, erzählt heute Helmut Fritz. Der deutsche Wald sind lauter Bäume. Und unten haben sie Wurzeln dran. Der deutsche Wald ist voll von Träumen, ob heller Forst, ob Dustratan. Und die Blätter sind grün, und die Blätter sind grün. Grün sind die Blätter, denn die Blätter sind grün. So, das hätten wir erstmal. Ein Drittel der Bundesrepublik ist mit Wald bedeckt. Jeder dritte deutsche Mann wäre gerne Förster, ergab eine Meinungsumfrage. Ob als Kulisse vor dem Wohnzimmerfenster, als Grillplatz oder Ausflugsziel, ob als Jogginggelände oder Wandergrund, der Wald ist der Deutschen liebster Aufenthalt. Viel Holz, viel Sehnsucht, viel Gemüt wächst und wehst im deutschen Wald. Wenden wir uns damit jetzt die zweite Strophe zu. Im deutschen Wald gibt's viele Tiere, teils Hirsch, teils Sau, teils Auerhahn. Und wenn ich durch den Wald spaziere, dann sehen mich die vor 100 an. Und die Tiere sind grün, und die Tiere sind grün. Grün sind die Tiere sind grün. Das hintere Ende ist übrigens immer der Refrain, ne? Bloß dazu Bescheid wissen. Der deutsche Wald ist unser Lunge, der atmet auch für dich und mich, bringt uns gesund, weit junge Junge. Doch wer nicht hingeht, für den nicht. Und die Lunge ist grün, und die Lunge ist grün. Grün ist die Lunge, denn die Lunge ist grün. Wir Deutschen haben schon immer gern die Wälder besungen. Meist weniger satirisch als Herr Techtmeier alias Jürgen von Manger. Dafür umso kerniger. Etwa so. In der mächtigen Eichenrauschen mische sich der deutsche Sang. Mir zum Trittfassen beim Wandern und seiner gesteigerten Form dem Marschieren. Der schöne Westerwald. Immer noch das beliebteste Soldatenlied zum gemeinsamen Absingen aus vollen Kehlen, bis die Heide wackelt. Stiller und inniger haben die Dichter den Wald besungen, allen voran Josef von Eichendorff, der Dichter mit dem begrünten Namen. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meine Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt. Da draußen stets betrogen saust die geschäft'ge Welt, schlag noch einmal die Bogen um mich. Du grünes Zelt. Du Deutschen und der Wald. Hier ist der Schauplatz ihrer Sagen und Märchen. Hier besiegte Siegfried den Lindwurm und erhielt von Hagen den Todesstoß. Den Germanen galt der Wald als heilig. Er war Sitz der Götter und Ort der Gebete. Die Deutschen sind an sich Waldmensch. Sie lieben ihren Wald, sie leben vom Wald. Sie haben keine Zeitungen ohne Wald. Sie haben keine Freizeit ohne Wald. Sie haben kein reines Wasser, keine reine Luft ohne Wald. Wir brauchen ganz einfach den Wald für uns, für unsere Umgebung. Wenn wir keinen Wald hätten, mehr Wüste, Stein, es wäre nicht zu leben. Es gäbe kein Weihnachten, kein Tannenbaum. Es gäbe kein Wasser, keine Tiere. Wir wären quasi in der Sahara. So ein Wald ist wie ein Dom. Die Bäume sind die Säulen. Das Licht fällt schräg durch die Blätter. Die Spaziergänge und die Tiere sind die Gemeinde. Und der Förster ist der Pfarrer. Der Freiheitsdichter Ernst Moritz Arn schrieb vor mehr als 100 Jahren: Sie müssen wieder geschaffen werden, die alten germanischen Haine. Den deutschen Menschen müssen nirgends Bäume fehlen. Und Wilhelm Heinrich von Riel, Begründer der Volkskunde, meinte: Haut den Wald nieder und er nimmt dem Deutschen sein Lebenselement. Sie gehören zusammen. Der deutsche Wald, die deutsche Geschichte und die deutsche Seele. Unsere Ahnen lebten unterm Blätterdach. Der Hain war ihre erste Kultstätte. Der Wald lieferte Lebensmittel, nährte das Vieh und das Feuer, war Zuflucht für Mensch und Tier, bewahrte das Wasser, die Erde, die Luft, war profanes Holz und metaphysisches Heil. In der Edda, den altnordischen Sagen, entspringt die Welt dem Lebensbaum und geht mit ihm zugrunde. Ein ökologisches Menetekel, würde man heute sagen. Ernst Jünger, immer noch mit der Spurensicherung deutscher Mythen befasst, erblickt im Baum ein Sinnbild für das Kommen und Gehen der Zeiten. Wenn wir derer gedenken, die vor uns waren, sagt Jünger, so steigen wir im Geist zu den Wurzeln hinab. Dort sind die Ahnen, deren Name sich bald im Mythos und dann im Humus verliert. Wenn wir durch den Wald gehen, ist stets ein Drittes anwesend, das Bild und Auge und das Höhe und Tiefe vereint. Im Baum bewundern wir die Macht des Urbildes. Wir ahnen, dass nicht nur das Leben, sondern das Weltall nach diesem Schlüssel in Zeit und Raum ausgreift. Das Muster wiederholt sich, wohin wir die Augen richten, bis in die Zeichnung des kleinsten Blattes, bis in die Linien der Hand. Ihm folgen die Flüsse von der Wasserscheide auf dem Lauf zum Meer, der Strom des Blutes in den hellen und dunklen Adern, die Kristalle in den Klüften, die Korallen im Riff. Ernst Jünger, Der Baum. Mit diesem Essay, erschienen 1977, tritt der alte Waldgänger aus Wilflingen der modernen ökologischen Entzauberung des Waldes entgegen, die im Baum mehr den bedrohten Sauerstofflieferanten sieht als das Muster des Weltalls. Die grünen Aufklärer hören auch kein mythisches Raunen im Geäst, sondern das immer lauter werdende Ticken der ökologischen Zeitbombe. Die Waldgeheimnisse enträtseln sie durch Säuremessungen im Humus, die Wahrheit der Bäume, von Hermann Hesse noch im Rauschen der Eschen erkannt, ermitteln sie aus dem pH-Wert und dem Grad der Luftverschmutzung. Selbst auf die einfache Frage des Dichters, wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben, haben die Ökoleute nur eine schlichte Antwort. Es war kein höheres Wesen, auch kein Dichter, sondern das Heer der schlecht bezahlten Waldarbeiterinnen, der sogenannten Kulturfrauen. Eine von ihnen ist auf jedem 50-Pfennig-Stück zu sehen. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch meine Stimme erschallt. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, du schöner Wald. Thank you. Der Wald, so scheint es, ist ein konservatives Gewächs, tief verwurzelt in den vegetativen Denkbildern des bürgerlichen Philosophierens. Er ist das große Muster, sagt Ernst Jünger, nach dem das Stirb und Werde geschaut wird. Bäume sind Sinnbilder für Epochales, für Dauer und Macht. Das liegt in ihrer Natur. Sie bilden mächtige Stämme aus, tragen majestätisch ihre Kronen und rechnen wie Dynastien mit Jahrhunderten. Hölderlin, die Eichbäume. Aber ihr, ihr Herrlichen, steht wie ein Volk von Titanen. Und ihr drängt euch fröhlich und frei aus kräftiger Wurzel untereinander herauf und ergreift wie der Adler die Beute mit gewaltigem Arm den Raum. Und gegen die Wolken ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Bäume als Symbole für Macht und Herrlichkeit, eine oft wiederkehrende Metapher, nicht nur in Deutschland. Heinrich von Kleist sah in der Eiche das Sinnbild des Vaterlandes. Knorrige und hohe Hölzer wie Kaiser Wilhelm Eichen und Bismarck Buchen stehen für autoritäre Monarchien. Pappeln und Eschen, wie sie Napoleon entlang seinen Heerstraßen pflanzen ließ, für junge Republiken. Als Napoleons Herrschaft 1813 bei Leipzig endete, wurde im deutschen Generalstab erwogen, auf dem Völkerschlachtfeld eine kolossale Eiche zu errichten. Sie sollte aus dem Metall der eroberten französischen Kanonen gegossen sein und als Sinnbild des Reiches die Wiedergeburt Deutschlands bezeugen. Der Bronzebaum von Leipzig wäre auf diese Weise zu einem leblosen Ableger jener drei Pflänzlinge geworden, die die französischen Revolutionäre 1793 nach der Hinrichtung Ludwigs des 16. in die Pariser Erde steckten. Die Bäume der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Die eherne Eiche wurde freilich nie gesetzt, aber vielleicht war sie einst Konrad Adenauer, auch ein Mann von solchem Holze, in den Sinn gekommen, als er sagte, wer den deutschen Wald liebt, der will auch den geordneten Staat. Deutschland war und ist es immer noch Waldland. Plinius, der längere Zeit mit den römischen Legionen am Rhein stationiert war, schrieb, Wälder bedecken das ganze Germanien und verbinden die Kälte mit dem Dunkel. Das klingt eher distanziert und womöglich dachte er dabei an die Legionen des Varus und ihr Ende im Teutoburger Wald. Die Deutschen haben ihre Forste stets als Märchenwald erlebt, als verschlossenen Zauberbezirk. Schauplatz erregter Gefühle und geheimnisvoller Geschehnisse, Liebeslust und Liebesleid, Jagdleidenschaft und Wildfrevel ereignen sich im Wald. Hier erlegt der Freischütz das Wildbret, verirren sich Hänsel und Gretel, frisst der Wolf die Großmutter, blüht die blaue Blume, stößt der Knabe ins Wunderhorn, raunen die Dichter, tanzen die Elfen, wurde gerichtet unter Bäumen und baumelten die Gehängten an den Ästen. Aus dem Walde kommen die Weihnachtsbäume und Prinz Ruprecht. Im Walde sind die Räuber und grünte Karl Moors dunkler Freiheitsdrang. Novalis dichtete, und immer dunkler ward der Wald, auch bunter Sänger Aufenthalt. Ein solcher bunter Sänger aus der so gut wie ausgestorbenen Art der Wurzelmänner und Waldschrate lebt heute noch in der Einsamkeit des Westerwaldes. Wenn er ins Reden kommt, dann tut er das nicht viel anders als einer der Adalbert Stifterschen Waldsöhne, von denen es heißt, dass sie Blüten und Bäume, Himmel und Erde durcheinander werfen und abenteuerlich glauben und grübeln. Jeder Mensch ist ein Stück dieser großen Natur. Und diese Natur müsste man eigentlich bezeichnen als das All. Und müsste den Menschen sagen, wie wertvoll es ist, wenn er in dieses große Geschehen hineingeht, darin lebt, morgens durch Spaziergänge oder aber einen Tag über eine Freizeit hat oder aber macht sich Freizeit, er macht auch das Fenster auf und er sucht dort Verbindung zu bekommen. Das Beste, was er tun kann, ist, er schließt seine Fingerspitzen zusammen wie ein Gebet. Das ist ja die ursprüngliche Form des Gebets. Er ist konzentriert. Seine Strahlkräfte sind geschlossen. Er ist eine Einheit. Er ist der Apparat, sagen wir mal, die Antenne ist jetzt angeschlossen. Und dann holt er sich aus diesem großen, natürlichen Geschehen so viel Kräfte, dass er spürt, bei zwei, drei Atemzügen hat er schon vergessen, dass er zu Hause einen Misthaufen hat. Und er wird immer mehr und mehr damit verbunden und bekommt dadurch auch eine innere Klarheit, um zu wissen, zu schmecken, zu spüren. Wie kannst du dich natürlich in der Natur bewegen? Wie kannst du ein ganz gesundes Menschenkind bleiben? Dieser Mann heißt Muck Lamberti und gehört zu den wenigen Überlebenden jenes großen Aufbruchs, der einst aus grauer Städte Mauern in die Tiefe der Wälder führte. Muck Lamberti, der kleine Muck, Jahrgang 1890, legendärer Freischarführer von 1920, lebendes Fossil der Jugendbewegung. Ihr Chronist Harry Pross widmete ihm ein besonderes Kapitel. Viele Wandervogelliteraten setzten ihm, je nach Sehweise, ein mehr oder weniger rühmliches Denkmal. 1908 eröffnete er das erste Reformhaus in Deutschland und führte das Joghurt ein. 1911 erfand er eine vegetarische Frikadelle aus Schrot und Haferflocken, die er vergeblich dem kaiserlichen Heere schmackhaft zu machen versuchte. Nach dem Krieg, in den Jahren der revolutionären Aufstände, zog er mit einer erotisierten Tanzschar durch die Wälder Thüringens, schimpfte auf die Zivilisation und verkündete die Revolution der deutschen Seele. Es kam eine Art Löhnsches Rosengärtchen heraus, das aus den Fugen geraten war, schrieb Harry Pross und fügte hinzu: Ganz Thüringen schien zu explodieren. Muck war der größte Tanzerfolg seit dem Import der Tiller Girls aus Amerika im Jahre 1908. Muck Lamberti. Das ist heute einer der letzten knorrigen Äste am bemoosten Stammbaum des deutschen Wandervogel. Damals standen sie staunend vor den alten Burgen, hörten das Mühlrad klappern und die Bächlein rauschen. Sie raunten von Volk und Heimat, beschworen nordische Träume und waren beseelt von den magischen Kräften des Waldes und der Natur. Das Waldgefühl war schon gut 100 Jahre alt, als es der Wandervogel für sich wiederentdeckte und zur Weltanschauung machte. Der verinnerlichte Wald, das war der Grund, wo der deutsche Irrationalismus seine Wurzeln schlug. Gefühl gegen Gehirn, Instinkt gegen Intellekt, Beseelung gegen Bewusstsein. Zwischen solchen Markierungen verlief die grüne Front in der Auseinandersetzung mit dem technisch-zivilisatorischen Fortschritt. Muck Lamberti war in seiner Jugend ein vorgeschobener Posten in diesem Kampf. Als Handwerker war er gegen die Maschinen, als Naturapostel gegen die Chemie, als Waldmensch gegen die Stadt. Seine Naturverbundenheit äußerte sich auch darin, dass er seine Kinder nach den Bäumen benannte, unter denen er sie angeblich gezeugt hatte. Linde, Eibe, Birke, Espe, Esche und Erle. Heute lebt Muck im Westerwald in einem stillgelegten Bahnhof. Er betreibt einen Handel mit allerlei Handgeschnitztem, das er nicht mehr selber herstellt, sondern aus der dritten Welt importiert. Er wirkt als Naturheiler und Homöopath. Köhn Lechner, der die Waldgeheimnisse für die Illustrierten aufbereitet, war sein Schüler. Mucks Lieblingsthema ist naturgemäß die Waldverlassenheit des modernen Menschen. Die Achtung vor den Naturgesetzen, die hat er nicht mehr. Er weiß es auch nicht. Es wird ihm nicht gesagt. Man führt ihn auch nicht dahin. Man zeigt ihm noch nicht mal eine Blume, wie die aus dem ganz wenigen eine wunderschöne Blüte wird. Sie mit ihrer Wurzeln, mit ihrer Urkraft und ihrer Verbindung zum Licht bewirkt, dass eine Blüte kommt, und die Blüte ist die Harmonie und sie hat einen feinen Duft, also ist es in Ordnung, unten wie oben. In der Erde und in dem Streben nach dem Licht. Das ist im Menschen genauso. Wenn der Mensch nämlich diese Verbindung nicht mehr hat, dann geht er kaputt. Also muss der Mensch versuchen, diese Verbindung von seiner Wurzel, von seiner Urzelle und zum Licht oder zum Kosmos oder zum Urgesetz wieder zu haben. Wenn er das dann hat, dann atmet er es ein. Und dann kommt von selbst die Erleuchtung, ich weiß, wo ich hingehen muss. Und diese Sicherheit ist verloren gegangen. Wie das ist, wenn man mit der Natur in Harmonie lebt, kann man an Muck Lamberti, ihrem Jünger, sehen. Dem Holzhändler dient sie als Rohstoff, dem Heilpraktiker als Lebenskraft und dem Hausherrn als gesunde Umgebung. Ein Baum, das ist wahr, steht zwischen Himmel und Erde. In der Sprache der Mythen wird daraus ein Geheimnis. Ernst Jünger. Der Mythos erkennt im Baume nicht nur den Lebens-, sondern auch den Weltenbaum. Im Urgrund wurzelnd, im Kosmos blühend, bringt er Sterne und Sonnen hervor. Da sind Vater und Mutter im ewigen Glanz vereint. Das ist das Holz des Lebens in der Mitte der ewigen Stadt. Das Holz des Lebens. In ihm begegnet sich das Stoffliche mit dem Mythischen, das Ewige mit dem Kaufmännischen. Muck Lamberti kann es bezeugen. Holz ist sein Element. Das Holz ist genauso lebendig wie alle Pflanzen. Das Holz ist ein Entwurf Gottes. Das ist eine Vollendung der Natur. Und es gibt herrliche Holzer, die haben so feine Maserungen, so feine Dinge. Es gibt Holz, das haben einen Duft. Wenn man den riecht, dann hat man das Gefühl, Mensch, es geht mir besser. Das hängt alles zusammen. Das ist diese wunderschöne Kette, die man kennenlernen muss. Ich kenne Holz. Das weiß ich. Es hat niemand so viel Holzer im Hause gehabt, wie ich, so verschiedene Holzer. Von Rosenholz bis Pflaumenholz bis Holunder. Überall ist irgendwie was Spezifisches drin. Es ist die Konzentration von, von Ideen in der Natur, die so fein sind, dass man darüber nicht sprechen kann, man kann sie nur bewundern. Es gibt sogar ganz feine kleine Hölzer, die so schön sind, diese Ketten aus Indien, die ich Ihnen gezeigt habe. Das ist doch herrlich, die gehen bei uns immer noch gut. Ich habe gestern für 2000 Mark allein kleine Eisenbändchen verkauft. Also Holz ist eine sehr schöne Sache. Holz begleitet uns durchs Leben, von der Wiege bis zur Bahre. Wer will schon in einem Plastikbett liegen und in einem Blechsarg begraben werden? Hölzern ist der Kern der Waldmythen. Noch einmal Ernst Jünger, der Hochbetagte, mit dem der modernen Ökologiebewegung unversehens ein abendländlich grüner Guru zugewachsen ist. Noch heute fühlen wir uns im Holz recht eigentlich im Gehäuse, sei es im getäfelten Raum, sei es im hohen Norden, wo noch mit Holz gebaut wird in der Winternacht. Dort erst geht uns das wahre Leben des Holzes auf, sein Wald- und Baumgeist, sein silvestrischer Zauber, den auch die Axt nicht zerstört. Er erwacht im Kamin, wenn über der Glut die Jahresringe wie Seiten eines namenlosen Buches abblättern. Da geht auch die Erinnerung des Menschen tief ins nur zu Ahnende, ins Ungesonderte zurück. Holz, sagte der Altbundespräsident Theodor Heuss zu den Förstern, Holz ist ein einsilbiges Wort, aber dahinter verbergen sich viele Märchen und Wunder. Brecht, der empfahl, von der Natur einen sparsamen Gebrauch zu machen, ohne Arbeit in der Natur weilend, gerät man leicht in einen krankhaften Zustand. Brecht schrieb, weißt du, was ein Wald ist? 10.000 Klafter Holz oder eine grüne Menschenfreude? Das ist in der Tat die Frage. Märchenwald oder Holzacker, Dichterwald oder Försterwald, ökologischer Mischwald oder Fichtenplantage. Naturwald gibt es nirgendwo mehr. Wald wird gepflanzt und geerntet wie jedes andere Produkt der Landwirtschaft. Dass sich das Rentabilitätsdenken noch nicht völlig durchgesetzt hat, der Wald noch nicht zur reinen Holzfabrik wurde, verdanken wir nicht zuletzt den schönen Seelen, die im Wald immer nur die grüne Menschenfreude sahen. An die 200 Jahre Waldesrauschen und Waldeslust im poetischen Hochwald der Dichter und in den immergrünen Niederungen des deutschen Feld-, Wald- und Wiesenromans mit seinem Personal aus Lodenröcken, Försterlieseln, Gutsbesitzern, Wilddieben und Jägermeistern. Zwei Jahrhunderte weltlerische und hinterweltlerische Literatur ließen den Wald Wurzeln schlagen im deutschen Gemüt. Nur ein Indiz. Die vier Fernsehfilme des Jahres 1980 mit den höchsten Einschaltquoten kamen thematisch aus dem Wald und seinem Umfeld. Der Jäger von Fall, das Schweigen im Walde, Grün ist die Heide und der Förster vom Silberwald. Solche Waldeslust ist anderen Völkern weitgehend unbekannt. In den Mittelmeerländern zum Beispiel wurden die Wälder seit der Antike der imperialen Seefahrt, sprich dem Schiffbau, geopfert. Und kein emotionales Tabu stand dem im Wege. Von Bäumen kann man nichts lernen. An diesem Sokrates zugeschriebenen Wort hat sich im Grunde bis heute nichts geändert. Für den mediterranen Menschen besteht der Wald aus Holz, ist ein Platz zum Schießen und ein billiger Müllschlucker. Nur in Deutschland gedieh der Naturschutz zu einer Massenbewegung. Nur hierzulande gibt es eine sogar in einigen Parlamenten vertretene grüne Partei. Und nur hier klettern Leute auf Bäume, um sie gegen die Holzfäller zu verteidigen. Eine deutsche Waldszene, beobachtet von Herrn Techtmeier. Guck mal da drüben, die Bäume. Kannst du gucken? Ja, das ist auch immer ein ganz unbetrügliches Zeichen. Siehst du die Onkels? Wenn die in den Bäumen hocken, oh Junge, dann gibt es hier garantiert gleich Knies. Dann kommt erst Wasserwerfer, Bundesgrenzschutz, dann kommt hier mit der Motorsäge, Bohrmaschine. Da wollen die mit nachgucken, ob unter den Bäumen vielleicht ein bisschen Atommüll hinpasst. Und die da oben, die heißen so ähnlich wie früher die Frauenärzte, nämlich Grünökologen. Die wollen den Wald vor der Polizei schützen und vor der Oberförster. Aber guck, wir gehen lieber weiter. Natürlich, der moderne ökologische Kampf um die Bäume hat rationale Gründe. Es geht ums Überleben. Aber kein Mensch würde aus bloßen Zweckmäßigkeitsüberlegungen auf eine Fichte klettern, um sie vor dem Abholzen zu bewahren. Ohne Waldkultur, ohne die Verinnerlichung der Natur könnten die Emotionen nicht geweckt werden, die für diesen Kampf gegen die heraufziehende Apokalypse nötig sind. Gegen die Kahlschlagmentalität der Industrieplaner und Straßenbauer, gegen die Verödung der Landschaft durch Flurbereinigung, gegen die Planierung der Landschaft zur industriellen Agrarsteppe. Wenn überhaupt noch etwas anderes aus dem Wald herausschallt, als die Industriegesellschaft in ihn hineinruft, dann verdanken wir das auch den Dichtern, den grünen Romantikern mit ihren Wald- und Baumgeistern, dem ganzen silvestrischen Zauber, den auch die Motorsägen noch nicht zerstören konnten. Wie deine grün-goldenen Augen funkeln, Wald, du moosiger Träumer. Wie deine Gedanken dunkeln, Einsiedel, schwer vom Leben, saftseufzender Tagesversäumer. So Peter Hille, ein unbehauster und lang vergessener Dichter, ein Waldgänger und Tippelbruder, der unter Baumdächern zu Hause war und auf einer Parkbank starb, 1904 in Berlin. Seine ganze Habe steckte in einem Kartoffelsack, auch die Zettel mit seinen Gedichten, Blätter vom 50-jährigen Baum. Walter Mehring nannte sie poetische Glassplitter, an denen sich viele seiner Dichterkollegen ruhmreich machten. Nochmals Peter Hille, Waldesstimme. Über der Wipfel hin und wieder schweben, wie es Atem holt und näher kommt und braust und weiterzieht und stille wird und saust. Die Dichter, sie machten uns den Wald zu einer poetischen Seelenlandschaft. Sie machten, dass uns die Bäume ans Herz wuchsen. Über die untergründigen Zusammenhänge zwischen dem deutschen Wesen und der grünen Natur, insbesondere über den fließenden Übergang vom Turnvater Jahn zum Teutoburger Wald, der Germanist Günter Schlotz. Erst durch die Romantiker, nämlich seit Achim von Arnim, des Knaben Wunderhorn und die Gebrüder Grimm deutsche Volksmärchen gesammelt haben, seit Tieck und Eichendorff die poetische Natur des Waldes entdeckt hatten, wurden Wälder und Auen, Laub und Tann zur seelischen Wahlheimat der Deutschen. Seither schlägt, wo immer Wald ragt, wo Baumkronen rauschen, der Wind in den Ästen harft, wenn ich das ein bisschen pathetisch sagen darf, unser Herz höher. O Wald, o Waldeseinsamkeit, wie gleichst du dem deutschen Gemüt, konstatierte der sächsische Poet Julius Hammer. Es war um die Mitte des letzten Jahrhunderts. Der Wald scheint dem deutschen Wesen von nun an so eigentümlich geworden zu sein, dass er sogar zur Charakterisierung typisch deutscher Physiognomien herhalten musste. In seinem ironischen Porträt des Turnvaters Jahn, diesem wackeren Vorturner deutscher Mannesart, die sich gewissermaßen am knorrigen Vorbild der Eiche aufrichtete, hält Heinrich Laube folgende Züge für bemerkenswert. Ich zitiere. Ludwig, nämlich Ludwig Jahn, trug eine doppelte Stirn, deren zweiter Teil sich leer und dumm rückwärts hinaufstreckte bis in den Teutoburger Wald. Ein deutsches Mannsbild also geht unmittelbar in Wald über. Was Wunder, dass wir unterdessen den Eindruck verinnerlicht haben, die deutsche Dichtung und Historie schreibe sich geradewegs aus dem Wald her. Dem Dichter, sagt spöttisch Heinrich Heine, der sich vor der Haustür immer ein paar schöne Bäume wünschte zum Aufhängen meiner Feinde, dem Dichter war es wohl daheime, in Schilders teurem Eichenhain. Dort wob er seine zarten Reime aus Veilchenduft und Mondenschein. Im Gegensatz dazu hat, außer Eichendorff, kein anderer deutscher Dichter so ernst und seelenvoll über den Wald geschrieben wie Adalbert Stifter. In seiner Novelle »Der Hochwald« steht: Die Pracht und Feier des Waldes mit allem Reichtum und aller Majestät drang in ihr Auge und legte sich an ihr kleines Herz. Und auf derselben Seite: Wie ein schöner Gedanke Gottes senkte sich gemach die Weite des Waldes in ihre Seele. Nach Stifter, dem frommen Sänger der böhmisch-bayerischen Wälder, kamen die Lodenröcke der Löhns und Ganghofer, die den schönen Gedanken Gottes auf das Format einer sentimentalen Heimatschnulze brachten. Vor Stifter klang die Naturbeseelung am reinsten bei den Waldmeistern der Romantik. Günter Schlotz. Für Ludwig Tieck verkörpert der Wald das poetische Prinzip schlechthin. Der Wald ist für ihn Poesie. Die Poesie fasst er daher im Bild des Waldes. Er spricht vom Waldgrün hehrer Dichtung, nennt zumal die Volksdichtung einen Wald voll echter, heimischer und patriotischer Gewächse. Vor allem aber erscheint ihm der Wald als Quelle dichterischer Inspiration. Es brennt der Wald im hellen grünen Feuer und Geister spielend im Gezweige springen. Da regt die Poesie sich im Gemüte. Es greift der Dichter nach der goldenen Leier, die Wonne, die sein Herz bewegt, zu singen. Auch nachromantische Dichter preisen den Wald als Heimat deutscher Dichtung. Uhland findet die Poesie als Fräulein im Walde. Ihr habt gehört die Kunde vom Fräulein, welches tief in eines Waldes Grunde manch hundert Jahre schlief. Den Namen der Wunderbaren vernahmt ihr aber nie. Ich habe ihn jüngst erfahren, die deutsche Poesie. Es würde ins Uferlose gehen, die deutsche Walddichtung allesamt herbeizuzitieren. Alle haben sie den Wald besungen, von Goethe, sie wachsen wie aus meinem Herzen, nämlich die Bäume, bis Brecht, ihr großen Bäume in der Niederungen, von Matthias Claudius, der Wald steht schwarz und schweiget, bis Erich Kästner, mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden, von Stefan George, dem Flötenspieler im Hain, bis zu Rainer Kunze. Wie viele Bäume werden gefällt, wie viele Wurzeln gerodet in uns. Manche heutigen Dichter scheinen hingegen den Wald verlassen zu haben, unseren Wald, den die Zivilisation krank nach Thomas Bernhard gar zum Totenwald macht. Der Wald ist zur Ideologie geworden, meint Erich Fried, zur grünen Tarnung der Untaten, die wir ihm zufügen. Ein ewig grünender Vorwand zur Definition von Geräuschen als Rauschen oder als Stille, zum Hören des Schweigens sowie zur geselligen Freude an seiner zwanglos befreienden Einsamkeit. Eine Deckung für Hochgefühle, die anderwärts nicht mehr gedeckt sind, und für Vertiefung in äußerste Innerlichkeit, für stillen so vor sich Hingang im Sinne der Suche nach nichts und des Forttragens aller Funde, womöglich samt ihren Wurzeln. Ein Anlass, sich gelassen verlassen zu fühlen und vor lauter Bäumen die Bäume nicht mehr zu sehen, Markierungen anzubringen und gegen wildernde Hunde Todeswarnungen, die sie nicht lesen können. Eine Gelegenheit, Weg und Holzweg in ihm zu bahnen, ihn kurz und klein zu schlagen, dies als Schicksalsschlag zu empfinden und jeden Baum von Fall zu bejahen, ihn äußerlich zu vernichten und innerlich neu zu errichten. Ein Grund, in ihm zu lieben und in ihm zu schießen, ihn tief ins Herz und für den Durchgang zu schließen, in ihm geborgen die ganze Welt zu verneinen und sich in ihm oder mit ihm zu vereinen, sein Schweigen zu feiern in schallenden Chorgesängen, in ihm Fallen zu stellen und sich in ihm zu erhängen. Erich Fried, was ist uns Deutschen der Wald? Ähnlich hatte es schon in Brechts Jugenddrama, dem lyrischen Waldstück Baal, der Titelheld, ein ehemaliger Holzfäller, schön und knapp gesagt. Es gibt noch Bäume in Mengen, schattig und durchaus kommun, um oben sich aufzuhängen oder unten sich auszuruhen. Jeder zweite Bundesbürger macht regelmäßig Ausflüge ins Grüne, auch das ein Befund der Meinungsforschung. Dabei erfreut er sich in dieser Reihenfolge der frischen Luft, der Waldesruhe, der schönen Landschaft, der Tiere und Pflanzen. Hunderttausende von Waldfreunden sind organisiert. Mit dem Ranzen auf dem Rücken und frohen Liedern auf den Lippen finden 120.000 Mitglieder der Naturfreundevereine ihre Freude in Wald und auf der Heide. 100.000 Wandervögel des Schwäbischen Albvereins zum Beispiel ziehen in die Natur, ebenso die 50.000 Mitglieder des Sauerländischen Gebirgsvereins. Ich will den Wald lieben. So beginnt das Gelöbnis der 20.000 Mitglieder, die in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald organisiert sind. Ohne Gelöbnis und Mitgliedsausweis ziehen Hunderttausende unorganisiert durch die Fluren. Spaziergänger, Wochenendcamper, Wanderer. Denn, so das Bundeswaldgesetz, der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, in staatlichen und privaten Wäldern, sind jedermann gestattet. Und so sehen sie auch aus, die Wälder. Durchzogen von Trimpfaden, Joggingtrails, Reitwegen und Lehrpfaden. Durchsetzt mit Grillplätzen, Feuerstätten, Liegewiesen, Berghütten und Parkplätzen. Zerschnitten von Skipisten und Loipen. Überall liegt der Müll zuhauf und dokumentiert die Waldgesinnung der Wegwerfgesellschaft. Die Pervertierung des Waldes zum Freizeitgelände bezeugt am schönsten das Wortmonster Autowandern. Dazu passen die vielen grünen Tafeln an den Bäumen, die alle Erscheinungen der Natur ordentlich benennen, auch im Wald, ein Schilderwald. Spaziergänger wie Forstleute lieben die Ordnung gleichermaßen. Horst Stern vermerkt in seinem vorzüglichen Waldbuch: Der Deutsche will seinen Wald so ordentlich wie seine gute Stube. Und der Förster ist sein Raumpfleger. Der Schmelz der Forste, von dem die Dichter sangen, findet sich heute eigentlich nur noch in den geschützten Wäldern der Nationalparks, besonders des Bayerischen, wo die Bäume im Sinne des Wortes noch in den Himmel wachsen. Zwischen den in Reih und Glied stehenden Fichtenstangen der bloßen Holzplantagen hingegen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mythologisches liefern solche Wälder nur noch in Form von Weihnachtsbäumen, den letzten lamettabehängten Kündern einstiger Waldseligkeit. Emanuel Geibel schrieb: Wer recht in Freuden wandern will, der geht der Sonne entgegen. Da ist der Wald so kirchenstill, kein Lüftchen mag sich regen. Noch sind nicht die Lerchen wach, nur im hohen Gras der Bach singt leise den Morgensegen. Dem Heimatdichter Peter Rossecker, als ich noch ein Waldbauernbub war, schwante es schon um die Jahrhundertwende. Wenn sich die Leute einmal an all dem Fahren und Reiten und Gleiten und Fliegen satt getummelt haben, werden sie wieder anfangen, zu Fuß zu gehen. Rossecker hat recht behalten. Die Deutschen wandern wieder, angeführt von ihrem Präsidenten. 130.000 Kilometer Wanderwege, von den Vereinen angelegt, markiert und vom Müll gesäubert, von Wanderführern präzise beschrieben, durchziehen das grüne Drittel der Bundesrepublik. Dazu werden noch 7.000 Wanderparkplätze mit 40.000 Kilometern eigenen Rundwanderwegen installiert fürs Autowandern. Und von Deutschland aus autowandern wir in die Welt, auf den europäischen Fernwanderwegen. Der längste, 2.350 Kilometer, führt vom Böhmerwald bis an den Atlantik. Dazwischen, etwa im Schwarzwald, ergeht sich der Wanderer auf dem Weg der Uhrenträger, auf der Fährte des Rothirschs oder einfach nur rund um den Feldberg. Alles ausgeschilderte Lehrpfade für den modernen Wandergesellen. Ohne Arbeit in der Natur weilend, sagt Brechts Herr Keuner, gerät man leicht in einen krankhaften Zustand. Etwas wie Fieber befällt einen. Ohne Zweifel. Das Naturfieber grassiert. Nicht nur bei den Grünen in ihren Ökologieblättern, sondern natürlich auch unter den Poeten der Werbung. Rein und urwüchsig, blühend und gesund, wild und ursprünglich ist bei ihnen die Natur. Neues Symbol der chemischen Industrie ist ein Erdball in der Retorte, aus dem ein grüner Zweig sprießt. Die Grünen werden sich anstrengen müssen, dass ihnen die Chemie nicht den Rang als Umweltschützer abläuft. Naturfreunde, wohin man sieht. Wälder, Wiesen, Wasser, Luft sind vier Elemente der Werbealchemie. Das Abenteuer Frische, die Köstlichkeit der Tropen, die wilde Frische von Limonen, die Morgenröte im Badezimmer. Alles nach der Melodie, süße heilige Natur, lass uns gehen auf deiner Spur, leite uns mit deiner Hand wie ein Kind am Gängelband. Natur ist heute ein Markenartikel der von bemoosten Politikern, belaubten Werbetextern und begrünten Alternativen, wie aus einer Tube bis auf den letzten Rest herausgequetscht wird. Was dann noch übrig bleibt, verkaufen uns die Reisebüros als die letzten Paradiese. Bäume, die stehen doch so rum wie hier. Nicht? Und auf einmal kommt da eine Autobahn an und legt sich mitten zwischen die Sträucher. Und Autobahnen stehen ja bei uns unter Naturschutz. Also da kann keine noch so grüne Lunge gegen anstecken. Und schon wieder sind ein paar seltene Tiere noch seltener geworden. Seit dem Naturschutzjahr 1970, so haben die Naturschützer errechnet, wurden bei uns 358.000 Hektar Grund und Boden verbraucht und für alles Lebendige versiegelt. Das ist die Fläche von 20.000 bäuerlichen Familienbetrieben. Tagtäglich wird in der Bundesrepublik ein halber Quadratkilometer Wald gerodet. Jährlich ergibt das die Reviergröße von 3 Forstämtern oder die Gesamtfläche des Bayerischen Naturparks. Industrieplaner, Straßenbauer, Flughafenerweiterer, Häuslebauer, Gemeinderäte, Siedlungsbauer, Der Wald ist voller Räuber. Planierraupen und Betonmischer bahnen sich ihre Wege durch die letzten Reste einstiger Waldkomplexe und geschlossener Stadtwälder. Selbst Naturschutzgebiete sind nicht geschützt. Siehe das Kanalmonster durch das Altmühltal. In den Ballungsräumen, wo der Mensch den Wald am meisten braucht, wird er zur Landreserve für wirtschaftliches Wachstum. Weicht der Humus dem Beton, wird der Förster zum grünen Konkursverwalter. Nachzulesen in Sterns Waldbuch. Hinzu kommt die Waldvernichtung durch labile Monokulturen. Die Holzecke. Willst du den Wald vernichten? Pflanze nichts als Fichten. Eines der traurigsten Kapitel ist das Abholzen der historisch gewachsenen Alleen in Deutschland. Kaum noch eine Landstraße, die von Bäumen beschattet wäre. Kaum noch eine der großen Alleen in den Städten. Ich liebe die geraden Alleen mit ihrer stolzen Flucht. Ich meine, sie münden zu sehen in blauer Himmelsbucht. Eine Grußadresse von Christian Morgenstern an die Straßenbauer und den ADAC. Es ist erst ein paar Jahre her, da zahlten die Landwirtschaftsministerien auf einen Wink aus Brüssel den Bauern 10 Mark für jeden umgeschlagenen Obstbaum am Straßenrand. Oh mein Gott, wo sind die alten Bäume, die uralten Zeichen fester Grenzen? Was ist damit geschehen? Schmerzlich stoßen wir uns an ihre Wurzeln. Achim von Arnim. Es könnte ein Dichtergruß an die Stadtväter von Düsseldorf sein, die über 100 altehrwürdige Platanen und Kastanien der Heinerallee abholzen ließen. In Bonn sollen die über 100-jährigen Kastanien der Poppelsdorfer Allee fallen, wenn sie nicht in letzter Minute von einer Bürgerinitiative gerettet werden. In München wurden die 100-jährigen Linden der Landshuter Allee gefällt. Umweltfreundlicher Ausbau der Landshuter Allee steht auf der schmucken Bautafel. Alleen, schrieb Ernst Jünger. Alleen gehören zur fürstlichen Seite des Menschen und seiner Ordnungen. Sie wollen der Erscheinung des Baumes und seiner Größe Raum geben und den Menschen dahin führen, wo Großes und Festliches ihn erwartet. Heute gibt es schon Alleen aus Bäumen in Betonkübeln, aus begrüntem Plastik. Bäume an Straßen und in der Stadt sind ein Stück Architektur, oft die beste, die wir noch haben. Wie ruiniert die Architektur heute ist, zeigen die Ansichten unserer Städte und Dörfer mit ihren baumlosen Plätzen und Straßen. Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Ein frühes Umweltlied sozusagen. Wenn auch mehr Schlager gemütlich als ökologisch ungemütlich. Ökologisch erweist sich der Tod des Baumes immer mehr als ein Sterben der Wälder. In Nordrhein-Westfalen, an Rhein und Ruhr, gibt es kaum noch gesunde Forste. Industrieemissionen, Schwefel, Fluor, Chloride und Schwermetalle regnen auf Blätter und Nadeln herab. Die Hälfte der untersuchten Fichtenbestände, so die Landesanstalt für Ökologie in Recklinghausen, ist geschädigt. In einigen Regionen sterben die Fichten ab. Auf den Kuppen des Fichtelgebirges ist das Endstadium schon erreicht. Ein industrieller Totenwald. Eine beispiellose Rodung steht im Frankfurter Umland bevor. Der 4 Kilometer lange Einschlag in einen wunderschönen Laubwald für die neue Startbahn West. Für die Gegner ein historisches Umweltverbrechen, für die Planer und Politiker ein notwendiges Opfer für den Fortschritt. Unter dem bedrohten Laubdach haben die im Wortsinne radikalen Umweltschützer, Radix, lateinisch die Wurzel, ein Hüttendorf errichtet. Über die dort herrschende Waldesstimmung lassen die Bewohner keine Zweifel aufkommen. Es geht eigentlich nicht so sehr um Bäume, sondern es geht darum, dass wir unsere, unsere Lebensgrundlage erhalten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt fanatisch jeden Baum schützen wollen. Wir wollen aber diesen Wald erhalten, weil der für uns wichtig ist. Ganz, ganz existenziell wichtig. Und darum geht's. So eine innige Liebe zum Wald, die besitze ich ja eigentlich nicht. Aber mir geht's halt darum, dass ich diesen Wald hier wirklich brauche. Ne? Das hat gar nichts mit einer irrationalen Liebe zum Baum zu tun. Überhaupt nichts eigentlich. Das ist eine ganz rationale Überlegung, dass wir den Wald brauchen und uns nicht leisten können, dass der abgeholzt wird. Ich halte das für eine ganz rationale Sache. Überhaupt nichts Träumerisches, Schwärmerisches, Romantisches ist da nicht dabei. Ein Ehepaar meint: Die Leute, die zuständig sind, die waren ja noch nie in dem Wald. Die sitzen in ihren Chefetagen und arbeiten nur mit ihrer Unterschrift. Was dabei rauskommt, das begreifen die scheinbar selbst nicht. Wenn die Politiker nicht bald aufwachen und wissen, was vor Ort überhaupt passiert, dann tun sie mir leid. Dann haben sie nicht mehr verdient, wie das, was eines Tages passiert. Also ich meine, ich bin mit alt genug, ich kann mich da hinstellen und kann kämpfen da, wie es verschiedene Jugendliche vielleicht machen. Aber irgendwie, ich darf überhaupt nicht drüber nachdenken, da wird das irgendwie ganz komisch. Wenn da nicht schnellstens ein Umdenken geschieht, das ist ja nicht nur hier so, das ist ja im Norden, Süden, Osten und Westen, überall. Und wenn die so weitermachen, da vernichten sie sich selber eines Tages. In der Ökologiebewegung, speziell im Kampf um die Naherholungsgebiete, die Zuflucht für Stadtmenschen, hat die alte deutsche Liebe zum Wald nun politisch Wurzeln geschlagen. Die Poesie ist konkret geworden. Im grünen Tross sind alle dabei, jung und alt, Linke im Parka, Rechte im Loden, im gleichen Tritt und womöglich auf demselben Ast. Neben der Liebe zur Natur gehört die Heimat zu den großen Neuentdeckungen der Öko-Leute, besonders der Linksalternativen. Heimat, nach Ernst Bloch, eine ganz zentrale Kategorie des Prinzips Hoffnung, hatte die Linke immer rechts liegen gelassen, als einen Mythos der Konservativen. Heimat stand im Ruch von Blut und Boden, eines bräunlichen Evergreens, vermarktet von Heino oder schon vorher in Freddys Heimatliedern. Jetzt hat die Gegenkultur zu Natur und Heimat gefunden, von links. Heimat wurde zu einem gefühlvollen Reizwort für die Wiederaneignungskämpfe um Landschaft und soziale Umgebung. Wo heute neue Startbahnen in die Wälder geschlagen, Fabriken ins Watt gebaut oder alte Stadtviertel saniert werden, da verlaufen die neuen Heimatfronten, an denen der industrielle Vormarsch ins Stocken gerät, in der Auseinandersetzung mit einer Jugend, die den klassischen Auftrag zur Heimatverteidigung plötzlich so ganz anders auffasst. Für sie ist es eine Kriegserklärung, wenn das Straßenbauamt ihnen eine Stadtautobahn vor die Nase setzt oder ein Sanierungsplan der neuen Heimat sie heimatlos zu machen droht. Wenn du hier zum Beispiel von einer ziemlich langen Reise wiederkommst, wie also ein Freund beispielsweise von mir es gemacht hat nach 2 Jahren, dann kommt er hierher, den trifft ein Schock. Ja? Irgendwo steht ein neues Hochhaus, irgendwo ist eine neue U-Bahn-Kette wieder zusammengebastelt mit einem Riesenhaufen Dreck und wieder sind ein paar Läden, wieder sind ein paar kleinere Leute, die er früher kannte, beispielsweise eine Bäckerin, die irgendwo ihn persönlich kannte, ist einfach ausgezogen, weil sie ihren Markt nicht mehr halten konnte. Es ist ein unheimlich frustrierendes Erlebnis. Eine ständige, permanente Zerstörung, Veränderung, wo man eigentlich mit dem Kopf nicht mehr mitkommt. Heimatkunde ist zu einem beliebten Studienfach geworden. Viele Alternative sind am Institut für Kulturanthropologie in Frankfurt eingeschrieben. Die Direktorin, Frau Greverus, veröffentlichte ein vielgelesenes Buch »Auf der Suche nach Heimat«. Woher kommt diese Renaissance der Heimat in der neuen Linken? Schauen Sie, ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches, dass Heimat einen neuen Inhalt bekommen hat. Wenn ich an den Häuserkampf erinnere, da ging es eigentlich um Heimat wegnehmen und um Heimat erhalten wollen. Und da bedeutet Heimat eigentlich ein Lebensraum, in dem man auf der einen Seite Schutz hat, Sicherheit, Verhaltenssicherheit, indem man sich aber auch als Mensch entfalten kann, aktiv entfalten kann, etwas sich aneignen kann, sich Umwelt aneignen kann, kreativ sein kann. Und ich glaube, das ist in der gegenwärtigen Wiederbelebung, Wiederaufnahme des Heimatbegriffs, der außerordentlich in ist, das Entscheidende, dass man sich gewissermaßen wieder Identität geben will. Und für Identität braucht man einen überschaubaren Lebensraum und in einen Lebensraum, den man selbst mitbestimmen kann. Und deshalb fällt das Wort Heimat letztendlich bei sehr vielen verschiedenen Gruppen. Das fällt im Ökoregionalismus, das fällt bei Anti- Atomkraft, in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Das fällt bei Wohngemeinschaften, das fällt bei Landkommunen, das fällt aber auch in der sogenannten ethnischen Bewegung und in den gesamten Autonomiebestrebungen, die wir jetzt wieder als Dezentralisierungsansätze in unseren Dörfern, in unseren städtischen Gemeinden haben, die dann so ein bisschen doch etwas von einem romantischen Traum an sich haben. Aufgabe der Philosophen ist es seit alters her, die Welt zu erklären. Alfred Schmidt, ein Philosoph der Frankfurter Schule, trat mit einer Untersuchung über den Naturbegriff bei Marx hervor. Natur kommt in ihr als bloße Produktivkraft vor. Wie erklärt er das neue, alternative Verhältnis zur Natur? Dass Natur nur noch durch den Filter dessen erfasst werden kann, was menschlicher Zugriff ihr antut, hat in neuerer Geschichte immer wieder zu romantisch gefärbten Revolten geführt. Die heutige Ökologiebewegung ist freilich mehr als eine solche Revolte. In ihr drückt sich nicht nur aus, dass die zeitgenössische Gesellschaft die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen immer mehr zerstört. Folgeprobleme unmittelbaren Nutzens werden noch immer ungenügend beachtet. In der Ökologiebewegung steckt auch Kritik an einem Fortschrittsbegriff, dem selbst Marx noch verhaftet war. Das Wachstum der Produktivkräfte, für Marx der Gott der Geschichte, wird von den Ökologen mit einem großen Fragezeichen versehen. Mit Recht, technischer und humaner Fortschritt bilden keine selbstverständliche Einheit mehr. In der deutschen Ideologie haben sich Marx und Engels noch lustig gemacht über christlich-germanische Naturfaselei, über die Ideologen der Vegetation und die Herzensergießungen der Naturschwärme. Erst die marxistischen Autoren dieses Jahrhunderts, voran Ernst Bloch, schrieben ohne Ironie von der Naturentfremdung des Menschen. Brecht lässt seinen Herrn Keuner sagen: Unsere eigentümliche Gesellschaftsordnung lässt uns auch die Menschen zu Gebrauchsgegenständen zählen. Und haben Bäume, wenigstens für mich, der ich kein Schreiner bin, etwas beruhigend Selbstständiges, von mir Abstehendes. Und ich hoffe sogar, sie haben selbst für Schreiner einiges an sich, was nicht verwertet werden kann. Für die Deutschen ist zum Glück des Waldes gerade das Nichtverwertbare immer noch das Teuerste. Es dient als grüne Menschenfreude und Rohstoff ihrer Dichte. Für alles, was aus diesem Wald kommt, alles Poetische, Kuriose, jede Art von literarischen Findlingen, gibt es seit einiger Zeit eine zentrale Sammelstelle. Das Deutsche Waldarchiv in Siegen, Eichlingsborn 2. Betrieben wird es von dem Literaturwissenschaftler Karl Rieha, der gelegentlich auch selber lyrisch oder satirisch in den Wald hineinruft, unter dem Arbeitsnamen Hans Wald. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe mir gesagt, Omen est Nomen, und Hans Wald verpflichtet natürlich zu einer Motivsammlung in Sachen Wald. Es ist allerdings eine etwas kuriose, seltsame Motivsammlung zustande gekommen, was an den Prinzipien liegt, die ich aufgestellt habe. Ich habe zunächst angefangen zu sammeln lauter Autoren, die ähnlich wie ich schon im Namen auf Wald verweisen, und man kommt da schon zu einer recht großen Sammlung. Etwa ein Autor Burkhard Waldis, Hoffmanns Waldau, Oswald von Wolkenstein, Max Waldau. Und wenn man nur noch spezielle Bäume mit dazu nimmt, oder überhaupt das, was die Bäume uns liefern, Holz, Arno Holz, Vicky Baum, Rudolf Baumbach oder Sigmund von Birken, Wolfram von Eschenbach. Und wenn man den Wald etwas niedriger nimmt, dann kann man auch Wilhelm Busch mit dazu nehmen. Ganz stolz war ich, wenn ich nun entdeckt habe, dass einzelne dieser Dichter, die vom Namen her schon auf Wald hin prädestiniert sind, auch Waldverse, Walddichtungen verfasst haben. Das ist relativ leicht, zum Beispiel bei Josef von Eichendorff. O schöner grüner Wald, zu meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt. Aber auch Hoffmanns Waldau etwa hat Waldverse verfasst. Geliebter und mehr als gesegneter Wald, du Einsamkeit und stille Wüstenei, des Friedens und der Ruhe gewünschter Aufenthalt. Das ist aber aufs Ganze gesehen eigentlich nur ein enger Zirkel meiner Motivsammlung. Ich habe mich dann auch an der Sprache selber orientiert, habe systematisch die Komposita zu Wald erforscht und da unterschieden, ob Wald erster Bestandteil der Kompositionsbildung ist, wie Waldesruh, Waldeslust, Waldviertel, oder ob Wald erst in der zweiten Worthälfte benutzt wird. Urwald, Silberwald, Hochwald. Es gibt sogar einen Silberdistelwald. Eine weitere Schublade meiner Motivsammlung ist den Sprichwörtern gewidmet. Jeder kennt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, oder dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Dann das weite Feld der Dichtung bei Goethe etwa, der im Walde so vor sich hingeht und nichts zu suchen steht im Sinn, oder Wanderers Nachtlied, über allen Gipfeln nicht wahr ist Ruh, über allen Wipfeln nicht wahr spürest du kaum einen Hauch, nicht wahr, die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, nicht wahr, schweigest du auch. Goethe geht ja mit dem Lied Ich ging im Walde so für mich hin auf alte Volksliedstraditionen zurück, aber dass man im Wald herumlaufen konnte, ohne Angst zu haben, das war ja erst möglich, nachdem man die Räuber und die wilden Tiere aus den Wäldern vertrieben hat. Noch im Märchen ist der Wald ein richtiger Schreckensort, wo Hexen und wilde Jäger hausen. Mit Wanderers Nachtlied hat Goethe den Wald zu einem Symbol- und Allegorieort gemacht. Das hat dann vor allem auf die Romantik ausgestrahlt, und von dort her ist der Wald entwickelt worden literarisch zur deutschen Seelenlandschaft. Über die Romantik ist das Ganze eingedrungen in die Heimatdichtung, die Heimatliteratur. Ich habe mich aber nicht beschränkt nur auf historische Beispiele. Es gibt immer wieder auch moderne Dichter, die auf den Wald als Motiv zu sprechen kommen. Es gibt sogar ganz kühne Dichter, die den Wald unmittelbar in Zusammenhang bringen mit allermodernsten Erscheinungen unserer Zivilisation. So etwa Friederike Mayröcker in Österreich, die Folgendes gereimt hat. Hölzern wirkt der Astronaut, wenn er aus dem Walde schaut. Ja, das ist ein kleiner Einblick in meine Motivsammlung. Insgesamt sind es bis jetzt 24 Kästen mit Karteikarten. Ich habe mir einen extra Schrank dafür gekauft. Und ganz unten habe ich eine Schublade auch für eigene Dichtungen. Ich bereichere also meine Motivsammlung auch gern durch eigene Verse. Etwa, wer den Wald nicht ehrt, ist den Weihnachtsbaum nicht wert. Oder, im Walde rauscht der Bach, im Walde röhrt der Hirsch, im Walde grünt der Wald. Der deutsche Wald sind lauter Bäume und unten haben sie Wurzeln dran. Der deutsche Wald ist voll von Träumen, ob heller Forst, ob duster Tann. Und die Blätter sind grün, und die Blätter sind grün. Grün sind die Blätter, denn die Blätter sind grün. NDR 3, Sie hörten eine Sendung von Helmut Fritz zum Thema Deutscher Wald. Die Sprecher waren Charles Wirz, Eva Garg und Kurt Faber. Redaktion Armin Halstenberg.